Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 822, an Schiller. Da es wohl Zeit sein möchte, dass wir einander wieder einmal sähen, so komme ich, wenn es Ihnen recht ist, heute Abend um 7 mit dem Wagen Sie abzuholen. Haben Sie besondere Neigung zur Redoute, so soll Ihnen nach dem Abendessen das Fuhrwerk auch dazu bereitstehen. Weimar, am 27. November 1801, G.